eilet froh dir altes Mann zur Arbeit auf das Feld. In langen Furchen schreitet ihr dem Pfluge flütend nach. Schon eilet froh dir altes Mann zur Arbeit auf das Feld. Flütend nach, flütend nach.